Kundgabe 2904. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.09.1943. Maske des Widersachers. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nur göttliche Einströmungen können den Menschen zum guten Handeln veranlassen. Niemals aber werden Kräfte von unten den Menschen die Liebe lehren und ihn zu bestimmen versuchen, Gott wohlgefällig zu leben. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, welchen Kräften die Menschen sich hingeben. Und dies genüge euch, die ihr im Zweifel seid. Welcher Geist sollte euch Liebe lehren, wenn nicht Gott selbst? Die Liebe ist göttlich und wird daher nimmermehr vertreten werden von Gott abgewandten Wesen. Und wo einmal die Liebe gelehrt und geübt wird, dort ist des Widersachers Macht gebrochen. Also würde er sich selbst einer Waffe berauben, so er um einer Maske willen zuvor zum Liebeswirken anregen wollte. Er würde den Menschen selbst das beste Mittel in die Hand geben, sich selbst und sein Wirken zu erkennen, als Gott abgewandt. Er aber sucht die Menschen zu blenden, ihnen jegliches Urteilsvermögen zu schwächen, und er hüllt sich selbst wohl ein in den Deckmantel der Liebe. Er stellt sich selbst hin als gut und edel, und er beeinflusst nun die Menschen zu Handlungen wider die Liebe. Er stellt sich selbst hin als Vertreter des Guten und sucht nur, für seinesgleichen Vorteile zu erzielen, die jedoch nur rein irdisch erkennbar sind und die immer auf Kosten des Mitmenschen erreicht werden. Es sind keine Werke der Liebe, zu denen er die Menschen drängt, wenngleich er sich unter dem Deckmantel der Liebe den Menschen nähert. Es sind auch keine geistigen Ziele, die er verfolgt, und daran erkennt ihr gleichfalls das Wirken von oben oder von unten her. Sowie die Umgestaltung des innersten Wesens zur Liebe gelehrt wird, müsstet ihr den göttlichen Ursprung anerkennen und wissen, dass nur die Boten des Himmels eine solche Lehre euch vermitteln. Denn durch die Liebe erlöset sich der Mensch, durch die Liebe macht er sich frei aus der Gewalt des Gegners von Gott. Dieser aber sucht die Menschen erneut an sich zu fesseln und er treibt sie an zu den lieblosesten Handlungen. Er treibt sie an zum offenen Kampf gegen Gott, gegen alles Gute. Er sucht das Denken der Menschen vom Guten abzulenken und nur materielle Dinge anzustreben. Und sein Einfluss gilt jeglicher Zerstörung dessen, was für Gott und von Gott zeugt. Und also suchet er, die Menschen zuerst in der Eigenliebe zu bestärken, und er wird ihnen nimmermehr die Nächstenliebe predigen, denn nur so gewinnt er die Seelen für sich. Die göttliche Liebe aber offenbart sich, indem sie die Menschen zur uneigennützigen Liebe erzieht, indem sie ihnen den Weg weiset, der zur Rückgewinnung des Urzustandes führt, der Liebe war in reinster Form. Und darum muss alles, was Liebe lehrt, göttlichen Ursprungs sein. Es muss unweigerlich von Gott zeugen, weil Gott selbst die Liebe ist und er alles von ihm einst Abgefallene zu sich zurückzuführen sucht, was nur möglich ist, so der Mensch selbst zur Liebe wird, weswegen alle Bemühungen der Lichtwesen nur dem einen Ziel gelten, die Menschen in der Liebelehre zu unterweisen und ihnen zu helfen, zu Gott zu gelangen. Amen.